Wir alle waren froh, dieses Tal endlich verlassen zu können. Nachdem wir mit allem Nötigen reichlich versehen waren, brachen wir auf. Winnetou und 10 seiner Krieger schlossen sich uns an. Ich war von Herzen erfreut, einige Zeit mit meinem roten Bruder zusammen sein zu können. Später wollte ich dann einige Monate in seinem Pueblo am Rio Pecos ausruhen, aber jetzt galt es erstmal, meinen Auftrag auszuführen. Wann würde ich endlich den armen William Ola zu seinem Vater zurückbringen können? Wir waren eine stattliche Kavalkade, die sich da durch die wilde Mapimi vorwärts bewegte. Die Mapimi ist eine ausgedehnte Niederung zwischen den mexikanischen Provinzen Chihuahua und Coahuila, mehr als 1100 Meter hoch über dem Meer. Wellige, waldlose Flächen, mit spärlichem Graswuchs bedeckt, wechseln sich ab mit weiten Sandwüsten, mit kleinen Seen und tiefen, felsigen Einschnitten, sogenannten Canyons. Große Umwege durch enge Seitenschluchten waren nötig, um die Hauptrichtung einhalten zu können. Während einer Rast für die Nacht vertraute mir Old Death an, dass er schon seit Jahren auf der Suche nach seinem Bruder sei, an dem er viel gut zu machen habe. Da er in mich volles Vertrauen setze, wolle er mich um etwas bitten. Ihr habt euch einmal gewundert, warum ich meinen Sattel immer mit mir herumschleppe. Der angegebene Grund ist nicht der einzige. Wenn man das Futter aufschneidet, findet man einiges, was ich für meinen Bruder, aber auch nur für ihn, bestimmt habe. Wollt ihr es ihm bringen? Warum ich? Habt ihr die Suche aufgegeben? Es gibt Ahnungen, denen man ruhig glauben darf. Ich weiß, dass es für mich bald aus ist. Entschuldigt schon, ich gebe nichts auf Ahnungen. Wir werden gemeinsam nach eurem Bruder suchen, sobald ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Einverstanden? Ich danke euch. Und wenn ich doch... vielleicht habt ihr mehr Glück, als ich bisher gehabt habe. Vielleicht findet ihr meinen Bruder. Dazu muss ich euch aber einiges über mich erzählen. Ich habe bisher noch mit keinem Menschen darüber gesprochen. Wenn es euch nicht langweilt... Unsinn. Also gut. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich einmal ein reicher Mann gewesen bin? Ja, aber ich war vom Spielteufel besessen. Und als ich mein eigenes väterliches Erbteil durchgebracht hatte und völlig mittellos von meinem Bruder aufgenommen wurde, der in Frisco ein gut gehendes Geschäft besaß, Ich will euch alles sagen. Da vergriff ich mich an der Kasse meines Bruders. Ich gab falsche Wechsel aus. Hoffte immer wieder, das Glück am Spieltisch zwingen zu können, aber ich verlor. Verlor alles. Bis keine Rettung mehr möglich war. Ja, da verschwand ich. Mein Bruder bezahlte die Wechselschulden und wurde dadurch zum Bettler. Erst nach Jahren, als ich mich wieder mal nach Frisco wagte, erfuhr ich, dass eine Frau aus Kummer und Herzeleid gestorben war. Nur die Gewissheit, an ihrem Tode schuld zu sein, brachte mich endlich zur Besinnung. Von da an habe ich meinen Bruder überall gesucht. Denn als Goldgräber hatte ich die Mittel erarbeitet, um ihm jeden Schaden ersetzen zu können. Freilich, seine Frau konnte ich ihm nicht zurückbringen. Aber ich schwor mir zu, mein Geld zusammenzuhalten, nicht mehr zu spielen. Diesen Schwur habe ich bis heute nicht gebrochen. Nur meinen Bruder konnte ich bis jetzt nicht finden. Tja, vielleicht gibt es auch keinen Fred Harten mehr. Ja, dann habe ich auch noch ihn auf dem Gewissen. So, jetzt wisst ihr, mit was für einem Menschen ihr die ganze Zeit zusammen gewesen seid. Würde mich nur nicht wundern, wenn ihr nun nichts mehr mit mir zu tun haben wollt. Valdez, ihr tut mir leid. Ihr habt viel Kummer mit euch herumgeschleppt. Und ich habe nichts davon gewusst. Ich konnte es einfach nicht länger für mich behalten. Und ich danke euch von Herzen für euer Verständnis. Merkt euch also den Namen. Fred Harten.